بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ihr sollt wissen, dass das Leben sich zwischen Gewinn und Verlust bewegt, dass man gewinnen kann und dass man verlieren kann. Und natürlich versucht der Mensch, diesen Verlust, egal wie er aussieht, von sich fernzuhalten. Und er versucht, den Gewinn zu bringen in seinem Leben und tut auch alles dafür. Und dann freut es ihn natürlich, wenn er einen Gewinn erzielt. Und du siehst, wie er dann glücklich ist und sich darüber freut. Und wenn ihm dann doch ein Verlust passiert, dann siehst du, wie er traurig ist und wie es ihn kränkt, dass er einen Verlust erlitten hat. Und das liegt daran, dass der Verlust einen bitteren Nachgeschmack hat. Und dass ein Verlust, egal wie dieser auch sein mag, wehtut. Und deshalb versucht der Mensch, diesen Verlust zu minimieren und versucht, dass dieser so gering wie möglich in seinem Leben ist. Und es gibt Menschen, die, wenn sie einen Verlust erlitten haben, sie daran zerbrechen. Und dann siehst du sie, wie sie dann anfangen zu fluchen und zu schimpfen, als wäre es ihr Weltuntergang. Aber ihr sollt wissen, dass der wahre Verlust ist nicht der Verlust hier auf dieser Erde, die weltlichen Angelegenheiten. Es ist nicht damit der Verlust gemeint, wenn du dein Geld verlierst oder deinen Posten oder deine Arbeitsstelle oder du Verluste erleidest beim Handeltreiben. Vielmehr ist der wahre Verlust der Verlust deines Jenseits, der Verlust der ewigen Glückseligkeit. Das ist der wahre Verlust und das ist ein Verlust, bezüglich dem sich leider nur die wenigsten Sorgen machen und Gedanken machen. Und die weltlichen Güter, die sind kein Maßstab dafür, ob jemand ein Gewinner oder ein Verlierer ist. Denn du wirst sehen, dass viele hier auf dieser Erde Gewinner sind. Sie erzielen gewaltige Gewinne, aber bezüglich des Jenseits sind sie Verlierer, weil sie ihre Religion vergessen haben und weil sie den Befehlen ihres Herrn nicht nachgekommen sind. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ. Sag, die wahren Verlierer sind diejenigen, die am Tag der Auferstehung sich selbst und ihre Angehörigen verlieren. Sicherlich, das ist der deutliche Verlust. Und deswegen, der wahre Gewinn und der wahre Verlust bei denjenigen, die Verstand besitzen und begreifen, bei ihnen ist der wahre Verlust und der wahre Gewinn der Gewinn des Glaubens und der Sieg des Jenseits. Diejenigen, die es begriffen haben, sie wissen, dass der Gewinn, den sie erzielen können, ist der Gewinn ihres Glaubens, dass der stärker wird. Und auch genauso den besten Sieg, den sie erzielen können, ist der Sieg des Jenseits, dass sie im Jenseits zu den Gewinnern gehören. Und du sollst wissen, dass du letztendlich bezüglich den Gütern dieser Welt einen Verlust erleiden wirst. Ob du es willst oder nicht. Du kannst sammeln, wie viel du willst. Du kannst so viel Reichtum anhäufen, wie du nur kannst. Aber jeder wird diesen Verlust erleben. Er wird, wenn er stirbt, alles zurücklassen. Nichts davon wird er mitnehmen können. Nicht sein Vermögen, nicht was er liebt, nichts davon wird er mitnehmen. Und deswegen sagte auch Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, so wie die meisten von uns das auch auswendig können, wal asr, innal insana lafi khusr. Beim Zeitalter, der Mensch befindet sich wahrlich in Verlust. Ohne Ausnahme. Am Anfang des Verses, allgemein, jeder befindet sich im Verlust. Und dann macht der Habende Allah die einzige Ausnahme. Das heißt, alle Menschen befinden sich im Verlust, bis auf eine einzige Ausnahme. Allah subhanahu wa ta'ala sagt weiter, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und einander die Wahrheit eindringlich empfehlen und einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen. Das heißt, diejenigen, die glauben, aber dann auch ihren Glauben in die Tat umsetzen, das sind die wahren Gewinner und das sind auch diejenigen, die sich mit Geduld schmücken und diejenigen, die den rechten Weg einhalten. Das sind ihre Eigenschaften, so wie der Habende Allah sie hier in dieser Sura beschrieben hat. Und das ist die Eigenschaft und die Merkmale der Gewinner. Und du sollst wissen, der schlimmste Verlust, den du erleiden kannst. Und wenn du irgendeinen fragen solltest, was ist der schlimmste Verlust, was du erleiden kannst, dann wird der eine vielleicht sagen, dass ich meinen Job verliere. Der andere wird sagen, dass ich mein Vermögen verliere. dass ich meine Kinder verliere, dass ich mein Haus verliere. Aber sie vergessen, dass der wahre Verlust der Verlust deiner Religion ist. Das ist der wahre Verlust. Ist egal, welchen Verlust du hier auf dieser Erde erleidest, du wirst es verkraften können. Ist egal, wie dieser Verlust aussieht. Aber das Einzige, was du niemals verkraften wirst, auch wenn du vielleicht jetzt dieses Gefühl nicht hast, ist der Verlust der Religion, weil damit verlierst du dein Jenseits und das die Ewigkeit. Und spätestens dort oder spätestens, wenn du am Sterben liegst, wirst du wissen, welchen wahrhaftigen Verlust du erlitten hast. Und der Verlust in der Religion, der hat viele Gründe. Er kann zustande kommen aufgrund von Scheinargumenten oder aufgrund von Neigungen oder indem man einige Grundpfeiler dieser Religion vernachlässigt oder ihre Gesetze auflöst oder indem man die Religion für weltliche Erfolge missbraucht. Deswegen sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, so wie es bei Tirmidhi verzeichnet ist und von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, er pflegte zu sagen, unser Herr, lasse unser Elend nicht unsere Religion sein. Und derjenige, der es versäumt hat, rechtschaffen zu handeln und den rechten Weg einzuhalten, dieser wird am jüngsten Tag, am Tag der Abrechnung, wann er denn von seinem Herrn steht und die Waage aufgestellt wird, wird die Waagschale, wo seine rechtschaffenen Taten sind, leicht wiegen. Und die Waagschale, wo seine Sünden draufkommen, sie wird dann schwer wiegen und dann wird er den wahren Verlust spüren und dann wird er sehen, dass er zu den Verlierern gehört. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Wessen Waagschalen schwer sein werden, jene sind es, denen es wohl ergeht. Wessen Waagschalen aber leicht sein werden, das sind diejenigen, die ihre Seelen verloren haben dafür, dass sie an unseren Zeichen Unrecht zu handeln pflegten. Und deswegen, als Allah subhanahu wa ta'ala Adam und Hawa vom Paradies verbannt hatte, schaut, was sie gesagt haben. Sie sagten, قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَارْتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sie sagten, unser Herr, wir haben uns selbst Unrecht zugefügt. Wenn du uns nicht vergibst und dich unser erbarmst, werden wir ganz gewiss zu den Verlorenen gehören. Und deswegen sollte jeder wissen, dass er, wenn er von der Vergebung Allahs, von seinem Erbarmen, von seiner Gnade, von seiner Nähe verbannt wurde, dass er der Verlierer ist und dass er einen gewaltigen Verlust erleiden wird am jüngsten Tag. Und viele werden sich jetzt wahrscheinlich denken, dass sie nicht zu den Verlierern gehören und dass sie mit diesen Worten nicht gemeint sind. Und deswegen will ich euch einige Merkmale aufzählen. Merkmale, die für diejenigen sprechen, die Verlierer sind. Verlierer hinsichtlich des jüngsten Gerichts. Und dann soll jeder schauen, wie viele Merkmale er innehat. Und wie sehr er sich angesprochen fühlt, wenn er diese Merkmale hört. Und dann soll jeder ehrlich mit sich selbst sein. Du musst keinem irgendwas beweisen oder irgendeinem etwas zeigen. Sei mit dir ehrlich, weil dein Herr weiß, wer du bist. Und er weiß, wie du bist. Deswegen hör dir diese Merkmale an. Und wenn du siehst, dass keines davon auf dich zutrifft, dann danke den Erhabenen Allah darum und bitte ihn darum, dass er dich standhaft macht. Aber wenn du siehst, dass du einige davon erfüllst, wenn nicht alle davon erfüllst, dann weißt du, was zu tun ist. Und dann weißt du, dass es jetzt Zeit ist, zurückzukehren zum Erhabenen Allah, weil noch bist du am Leben und noch liegt es in deiner Hand, die Sachen zu ändern. Aber wenn du die Seele, die Kehle erreicht und du am Sterben liegst, wirst du keine Chance mehr haben. Deswegen sollten diese Merkmale uns wachrütteln, dass jeder schaut, woran er ist und jeder schaut, wie er sich noch mehr anstrengen muss, damit er nicht zu diesen Verlierern gehört. Zu den Merkmalen der Verlierern gehört es, dass sie ihre Abmachung mit Allah brechen und auf diese Erde Unheil stiften, indem sie überall Scheinargumente verbreiten und Sünden verbreiten und diese auch pflegen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Die Frevler, die Allahs Bund nach seiner Abmachung brechen und trennen, was Allah befohlen hat, dass es bunden werden soll und auf der Erde Unheil stiften, das sind die Verlierer. Und genauso sind die Merkmale der Verlierer, dass sie gegenüber den Ungläubigen ihre Loyalität bringen und ihre bedingungslose Gehorsamkeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Und im Koran werden wir vor den Folgen gewarnt. Allah SWT sagt, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. O, die ihr glaubt, wenn ihr denen, die ungläubig sind, gehorcht, lassen sie euch auf den Fersen kehrt machen und dann werdet ihr als Verlierer zurückkehren. Und zu den Merkmalen der Verlierer gehört es, dass sie ihre Anbetung, dass sie ihre Ibadah, dass diese an die weltlichen Nutzen gebunden ist. Allah SWT sagt im Koran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Und unter den Menschen gibt es Menschen, der Allah nur am Rande dient. Wenn ihn etwas Gutes trifft, ist er damit beruhigt. Und wenn ihn eine Versuchung trifft, macht er eine Kehrtwende, er verliert das Diesseits und das Jenseits. Das ist der deutliche Verlust. Und das siehst du leider bei vielen. Wenn es ihm gut geht, siehst du, wie er gläubig ist. Siehst du, wie er in die Moschee kommt. Siehst du, wie er fastet, wie er spendet. Aber sobald eine Katastrophe bei ihm passiert, ist er weg. Gibt mit allem, hört mit allem wieder auf. Weder betet er dann noch fastet er, noch kennt er seinen Herrn. Und der Habende Allah beschrieb diese Leute als diejenigen, die einen deutlichen Verlust erleiden werden, die, wenn ihnen eine Katastrophe passiert, sie wieder mit allem aufhören, womit sie begonnen haben. Und deswegen sagte auch Ibn Abbas, er sagt in einem Hadith, der bei Bukhari verzeichnet ist, und wies auf diejenigen hin, die, wenn es ihnen gut geht, kennen sie ihren Herrn. Wenn alles schön läuft, alles locker ist, dann betet er und alles. Aber sobald die Sache ein bisschen eng wird, und sobald die ersten Probleme auftreten, kennt er seinen Herrn nicht. Ibn Abbas radiallahu anhuma sagte, so wie es bei Bukhari verzeichnet ist, es gab Männer, die nach Medina kamen, nachdem die den Islam angenommen hatten. Und die, wenn ihre Frauen einen Jungen gebärt hatten oder ihr Vieh Nachwuchs bekamen, sie sagten, das ist eine gute Religion. Und wenn sie nicht gebärt hatte, also ihre Frauen, wenn sie nicht gebärt hatten und ihr Vieh keinen Nachwuchs bekamen, sagten sie, das ist eine schlechte Religion. Ihre Religion war so lange gut, solange es ihnen gut ging. Aber sobald es irgendwie Probleme gab, haben sie sich abgewandt von dieser Religion. Und hört euch den folgenden Vers an, wo Allah SWT einige Eigenschaften von denen auflistet, die Verlierer sind im Jenseits. Allah SWT sagt, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. O, die ihr glaubt, nicht ablenken sollen euch euer Besitz und eure Kinder von Allahs Gedenken. Diejenigen, die dies tun, das sind die Verlierer. Derjenige, dessen einzige Sorge ist, dass seine Kinder glücklich sind und dass seine Ehefrau glücklich ist. Und dann ist er von morgens bis abends nur am Arbeiten, aber gleichzeitig vergisst er seinen Herrn. Weder verrichtet er das Gebet zu ihrer Zeit, noch kennt er seinen Herrn, indem er ihm gedenkt, nicht davon. Und dann glaubt er auch noch etwas Gutes und er sagt, ich mühe mich ab für meine Kinder, das ist doch was Gutes, ich werde bestimmt dafür belohnt werden. Natürlich sollst du für deine Kinder alles geben, aber das darf kein Grund dafür sein, dass du mit der anderen Sache aufhörst. Dass du aufhörst, deinem Herrn zu gedenken, weil die Kinder und die Familie können genauso eine Prüfung für dich sein. Versuche eine Balance zu finden zwischen der Verantwortung deiner Kinder gegenüber, aber auch genauso der Verantwortung deines Herrn gegenüber und gehöre nicht zu den Verlierern, so wie der Herr Allah dies im Koran erwähnt hat. Und zu den Verlierern gehören auch diejenigen, die ihre Geschwister umbringen, ohne Recht. Sie gehen hin und töten irgendeinen. Und auch dieses siehst du überall verbreitet. Und ihr seht die Nachrichten. Er geht hin und sprengt sich irgendwo in die Luft. Und dann setzt er irgendwo hier eine Autobombe. Und versteckt hier eine Bombe. Und bringt Menschen um. Warum denn? Wer hat ihm die Erlaubnis dazu gegeben? Welche Religion ist es, die ihn dazu ruft? Und dieser, der das macht, er wird gewiss zu den Verlierern gehören. Und auf ihn wartet am jüngsten Tag eine gewaltige Strafe. Allah SWT erwähnte dies im Koran. Er sagte, فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Doch machte ihn seine Seele willig, seinen Bruder zu töten, und so tötete er ihn, und er wurde einer von den Verlierern. Und auch ein Merkmal der Verlierer ist es, dass sie den Satan, den Teufel, zum Freund nehmen. Er bestimmt ihren Tag, den Ablauf ihres Tages und ihrer Nacht. Und er ist es, der sie bei ihren Worten und bei ihren Taten leitet. Und er ist es, der über ihr Geld bestimmt, ob sie es für das Gute oder für das Schlechte ausgeben. Auch die hier sind Verlierer. Allah SWT sagt im Koran, وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Wer sich den Satan außer Allah zum Schutzherrn nimmt, der hat fürwahr einen offenkundigen Verlust erlitten. Und die Propheten und die Gesandten, die haben ihre Völker stets darauf hingewiesen, dass die Sünden gefährlich sind. Und dass die Sünden dafür, der Grund dafür sein können, dass du zu den Verlierern gehörst. Und deswegen haben sie ihr Völker ermahnt, dass sie aufhören sollen, Sünden zu begehen. Und der Erhabene Allah sagt im Koran und berichtet uns darüber, was der Prophet Hud zu seinem Volk sagte. Er sagte zu ihnen, قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. Er sagt, O mein Volk, was meint ihr, wenn ich mich auf einen klaren Beweis von meinem Herrn stütze und er mir Barmherzigkeit von sich hat zukommen lassen? Wer wird mir gegen Allah helfen, wenn ich mich ihm widersetze? Ihr würdet mir nur meine Verlust mehren. Deswegen er sagt zu ihnen, wer hilft mir denn, wenn ich mich meinem Herrn widersetze? Das Resultat davon ist, dass mein Verlust nur noch mehr vermehrt wird und ich dann am jüngsten Tag zu den Verlierern gehören werde. Und zu den Verlierern und zu den Merkmalen der Verlierern gehört es, dass sie sich sicher fühlen vor der Strafe Allahs. Er begeht eine Sünde und du siehst ihn, er hat keine Angst vor der Strafe Allahs. Er begeht diese Sünde mit Gelassenheit und danach ist er auch noch stolz darauf, was er getan hat. Und erzählt es überall rum, so als hätte er ein Abkommen mit Allah geschlossen, dass er ihn nicht zur Rechenschaft ziehen wird. Und dass er ihn nicht bestrafen wird. Und deswegen ist dies auch ein Merkmal der Verlierer. Allah sagt im Koran, أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Glauben Sie denn sicher vor Allahs Ränken zu sein, aber vor Allahs Ränken sicher zu sein, glaubt nur das Volk derjenigen, die Verlierer sind. Und einen gewaltigen Verlust wird jemand erlangen, der viel macht. Er betet viel, fastet viel, gibt viel Spenden, viel Zakat. Alles macht er. Aber sein Problem ist, dass er auch Dinge tut, die diese Taten wieder ungültig machen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, in einem Hadith, der bei Muslim verzeichnet ist, indem er seine Gefährten fragte, wisst ihr, wer der wirkliche Mittellose ist? Wer ist wirklich derjenige, der mittellos ist, der pleite ist? Sagt mir, wer ist es? Und die Sahaba, die sagten, der völlig Mittellose unter uns ist der, der weder Geld noch Besitz hat, so wie sie es kannten. Aber der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Mittellose in meiner Umma ist der, der am Tag des jüngsten Gerichts mit vielen Gebeten und Fasttagen und Zakat erscheint. Aber er kommt auch belastet damit, dass er auf diesen geschimpft hat, jenen verunglimpft hat und einen anderen seinen Besitz unterschlagen hat, eine Person getötet hat und eine andere geschlagen hat. Und was passiert jetzt? Dann wird er von seinen guten Taten für diesen und für jenen abgeben müssen. Und seine guten Taten sind alle verbraucht. Bevor sämtliche Untaten abgeglichen sind, dann wird ihm der Rest angelastet und er wird ins Höllenfeuer geworfen. Er kommt am jüngsten Tag mit Gebet, mit Fasten, mit Zakat und er glaubt, der Gewinner zu sein. Er weiß, was er getan hat. Aber da kommen Leute und Allah bringt dann die Leute, denen er Unrecht getan hat. Den hat er beleidigt. Über den hat er gelästert, den hat er geschlagen, den hat er getötet, den hat er abgezogen und die wollen jetzt ihr Recht haben. Und dann nimmt Allah von seinen guten Taten, all seine Gebete, sein Fasten, nimmt er und gibt ihnen das. Und wenn da immer noch Leute stehen, die ihr Recht haben wollen, aber er selber noch nichts Gutes mehr hat, nimmt Allah von ihren Sünden und er bekommt die jetzt. Und dann kommt er ins Höllenfeuer. Und das ist der wahre Verlust. Jemand, der sich abmüht in der Religion, aber dann Dinge tut, die diese Taten wieder ungültig machen. Und ein Merkmal derjenigen, die Verlierer sind, ist, dass sie die Begegnung mit ihrem Herrn vergessen. Sie vergessen, dass ein Tag kommen wird, wo sie vor ihrem Herrn stehen werden, der sie zur Rechenschaft ziehen wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ. Verloren sind diejenigen, die die Begegnung mit Allah für Lüge erklären. Und sei es, dass sie es aussprechen oder indem sie es mit ihren Handlungen zeigen. Weil derjenige, der sich sicher ist, dass er seinem Herrn begegnen wird, er weiß, was zu tun ist. Und er weiß, dass er keine Sünden begehen darf, weil er sich für diese Sünden rechtfertigen muss. Aber jemand, der von morgens bis abends sündigt und ihm egal ist, ob sein Herr ihn dabei beobachtet oder nicht, dieser sagt mit seinen Taten, dass dieser Tag doch niemals kommen wird. Und ein Merkmal der Verlierer ist es, dass ihre Herzen zu Stein geworden sind und dass ihre Herzen bereits tot sind. Und hier sollte sich jeder mal fragen, wann hast du das letzte Mal den Koran gelesen? Und dann bist du an einem Vers gekommen, wo dein Herz gebebt hat. wo du nicht mehr weiterlesen konntest. Wann war das letzte Mal? Dass du einen Vers gehört hast und gelesen hast über das Höllenfeuer und dich hat die Angst gepackt, weil du Angst davor hattest, dass du zu denen gehören wirst, die ins Höllenfeuer kommen. Und wann hast du das letzte Mal einen Vers über das Paradies gehört oder gelesen und du musstest weinen, weil du dich danach gesehnt hast und Angst davor hattest, dass du nicht zu denen gehörst, die rein dürfen? Wann war das letzte Mal? Oder gehörst du auch zu denen, deren Herz bereits zu Stein geworden ist? Keine Ermahnung hilft mehr, kein Vers hilft mehr, ihre Herzen sind tot. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Sie haben Herzen, mit denen sie nicht verstehen. Ihre Herzen sind verschlossen und ihre Herzen sind bereit zu Stein geworden. Und zu den Merkmalen der Verlierer gehört es, dass sie den Koran nicht aufsuchen und dass sie nur selten in den Koran lesen. Sie haben keinen Vertrag mehr damit. Vielleicht hat er zu Hause einen Koran liegen, aber wenn du den anschaust, dann siehst du so viel Staub darauf. Weil er selber noch nicht mal weiß, wann er das letzte Mal den Koran aufgeschlagen hat. Und das ist auch ein Merkmal der Verlierer. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهَجُورًا. Und der Gesandte sagt, oh mein Herr, mein Volk mied diesen Koran unter Missachtung. Mein Volk hat sich abgewandt von diesem Koran. Der Gesandte Allahs beschwert sich bei Allah, dass sein Volk sich abgewandt hat vom Koran. Und schau dir, wie viele heute sich abgewandt haben vom Koran. Und der Beste unter ihnen vielleicht ist derjenige, der von Freitag zu Freitag mal reinschaut, wenn nicht von Ramadan zu Ramadan, und wenn er nicht das schon längst sein gelassen hat. Und zu den Merkmalen der Verlierer gehört auch diejenigen, die ihre Gebete vernachlässigen. Diejenigen, die ihre Gebete vernachlässigen und die Gebete erst dann nachholen, wenn sie Zeit dafür finden. Abends siehst du ihn, wie er alle Gebete nachholt. Achte auf deine Gebete, weil es ist ein Merkmal der Verlierer, die ihre Gebete vernachlässigen. Und erst abends sie anfangen, ihre Gebete nachzuholen. Kenne den Wert des Gebetes, weil das Erste, bezüglich dem du am jüngsten Tag befragt wirst, wird dein Gebet sein. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn dies gut ist, wird der Rest gut sein. Aber wenn das Gebet schlecht ist, wird der Rest schlecht sein. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, der bei Abu Dawud verzeichnet ist und von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, wer von euch die Verrichtung des Nachmittagsgebets versäumt, das Asr-Gebet, wer von euch die Verrichtung des Nachmittagsgebets versäumt, dem kommt dies gleich vor, als ob seine Familie und sein Vermögen ihm verloren gingen. Schaut, wie gewaltig das ist. Derjenige, der das Asr-Gebet, das Nachmittagsgebet versäumt, das ist das Gleiche, als hättest du deine Familie und dein Vermögen verloren. Aber wer von uns hat dieses Gefühl, dass er begreift, wie wertvoll diese Gebete sind und dass er darauf achtet, dass er diese Gebete zu ihrer Zeit verrichtet? Er soll begreifen, wie gewaltig diese Gebete beim Erhaben Allah sind. Und geschweige noch diejenigen, wenn morgens zum Gebet gerufen wird, sie weiterschlafen. Und das Morgengebet verrichtet er erst dann, wenn er nicht mehr weiterschlafen kann, weil die Sonne schon so hell ist. Dann steht er auf und verrichtet das Morgengebet. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, das ist ein Mann, in dessen Ohren der Satan uriniert hat. Sein Ohr ist zu, der Satan hat rein uriniert. Derjenige, der schläft, während er doch weiß, dass er zum Morgengebet aufstehen muss. Deswegen ist auch dies ein Merkmal der Verlierer und jeder sollte ehrlich mit sich selbst sein und schauen, ob er diese Merkmale innehat. Und ein Zeichen der Verlierer gehört es, dass sie ihre Zeit vergeuden. Du fragst ihn, was hast du heute vor? Was soll ich machen? Zeit zu totschlagen. Er weiß nicht, wie wertvoll diese Zeit ist. Und diese Zeit, wenn sie vergeht, kehrt sie nicht mehr zurück. Und dann wird es aufgeschrieben. Entweder ist dieser Tag, spricht er für dich oder gegen dich am jüngsten Tag. Du hast keine Chance mehr, diesen Tag zurückzurufen und es wieder gerade zu biegen. Deswegen ist ein Zeichen der Verlierer, dass sie die Zeit verstreichen lassen. Und du sollst wissen, dass du am jüngsten Tag bezüglich vier Dingen zur Rechenschaft gezogen wirst. Und eines davon ist, so wie es der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, und so wie es bei Tirmidhi verzeichnet ist, von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, die Füße eines Dieners werden am Tage der Auferstehung nicht wegtreten, bis er nicht über vier Dinge gefragt wird. Am Tag der Aufrechnung, du wirst vor deinem Herrn stehen und du wirst keinen Schritt wegmachen, bis du bezüglich vier Sachen zur Rechenschaft gezogen wirst. Das erste wird sein, über seine Lebzeit, womit er sie verbrachte. Allah wird dich fragen, was du mit deiner Zeit getan hast. Hast du es versäumt und vergeudet mit Fußball gucken, mit Spielen, abhängen, Tage, stundenlang nur abhängen, zocken. Aber wenn es darum geht, den Koran mal aufzuschlagen, nach zwei, drei Minuten schon keine Lust mehr. Bedrückendes Gefühl. Am besten wieder weglegen und chillen. Am jüngsten Tag wirst du zur Rechenschaft gezogen werden bezüglich all dieser Zeit. Und deswegen sollte jeder von uns, nachdem er diese Merkmale gehört hat und ehrlich mit sich selbst ist, sich jetzt fragen, was kann ich denn dagegen tun, dass ich nicht mehr zu den Verlierern gehöre und dass ich zu den Gewinnern gehöre. Was ist der Handel, der mir zweifellos Gewinn bringt und der mir keinen Verlust bringt? Die Antwort darauf, die findest du im Koran, deswegen liest den Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O die ihr glaubt, schaut, wie dein Herr dich anspricht. An all diejenigen, die glauben und die glauben wollen, O die ihr glaubt, soll ich euch auf einen Handel hinweisen, der euch vor schmerzhafter Strafe rettet? Und die wahren Gläubigen, sie werden jetzt hinhören. Was ist denn dieser Handel, der sie errettet vor der gewaltigen Strafe Allahs? Der Haben Allah sagt, ihr sollt an Allah und seinen Gesandten glauben und euch auf Allahs Weg mit eurem Besitz und mit eurer eigenen Person abmühen. Das ist besser für euch, wenn ihr nun wisst. Du sollst dich abmühen auf dem Weg Allahs. Klar ist es nicht einfach, aber tu was dafür. Versuch zu beten, versuch nachts aufzustehen und das freiwillige Gebet zu verrichten. Wenn du doch weißt, dass dein Herr im letzten Drittel der Nacht auf dich wartet, um dir deine Bitte zu erhören, um dir das zu geben, was du willst, wo bleibst du? Mühe dich ab auf dem Wege Allahs, damit er dich vor der schmerzhaften Strafe rettet. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem anderen Vers, إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ. Gewiss diejenigen, die Allahs Buch verlesen, das Gebet verrichten und von dem, womit wir sie versorgt haben, heimlich und öffentlich ausgeben. Worauf hoffen sie? Sie hoffen auf einen Handel, der nicht zu Fall kommen wird. Er beschrieb seine Diener, die alles tun. Geben öffentlich, versteckt, beten, fasten. Und ihre Hoffnung ist, dass sie einen Handel betreiben mit ihrem Herrn. Einen Handel, der keinen Verlust kennt. Und deswegen derjenige, der diesen Handel auf die leichte Schulter nimmt und die Begegnung mit seinem Herrn vergisst, dieser wird diese Tage bitter bereuen und diese Chancen bitter bereuen, die ihm immer wieder entgangen sind. Und er wird am jüngsten Tag weinen, dass er hier im Diesseits diese Chance nicht genutzt hat. Aber jetzt bist du noch am Leben und du hörst die Ermahnung. Und du hast ja jetzt die Merkmale angehört der Verlierer. Somit kannst du doch jetzt wissen, ob du am jüngsten Tag zu den Verlierern oder zu den Gewinnern gehörst. Und du kannst es jetzt ändern. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran und beschrieb diejenigen, die es vernachlässigt haben. Sie wussten, dass sie Verlierer sind. Aber sie haben sich das immer schön geredet. Es reicht, was im Herzen ist. Ich brauche nichts zu tun. Allah subhanahu wa ta'ala ist ein Allerbarmer. Er wird mir schon vergeben. Er wird schon gnädig mit mir sein. Aber dann, wenn sie am jüngsten Tag vor ihrem Herrn stehen, werden sie sich wundern. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. So dass, wenn die Stunde plötzlich über sie kommt, sie sagen, O, welch gramvolle Reue für uns, wegen dessen, was wir hinsichtlich ihrer vernachlässigt haben. Sie tragen ihre Lasten auf ihren Rücken. Wie übel ist das, was sie an Last auf sich nehmen. Wenn dieser Tag dann kommen wird, dann werden sie bereuen. Und sagen, was haben wir denn alles getan? Warum haben wir nicht aufgepasst? Und sie werden ihre Lasten, ihre Sünden tragen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wie übel doch diese Last ist, die sie tragen werden. Deswegen möge der Haben Allah uns im Diesseits und im Jenseits zu Siegern machen. Und möge der Haben Allah uns unsere Schwächen und unsere Unfähigkeit vergeben. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.